Eines Tages warst du mein Leben und fühlte den Himmel so nah, dann bin ich nicht mehr bei dir, oh mein Schatz. Ich bin trostlos unglücklich, ich dachte, ich könnte mit nem anderen glücklich sein. Aber du warst mein Traum gewesen und könnte ich nicht leicht vergessen. Nachts kommen mir Tränen, die ich nicht entrinnen kann. Es fällt mir so schwer, dich zu vergessen. Jedes Mal, wenn ich dich drauf, kommen Erinnerungen auf. Auf einmal, als ich dich zum ersten Mal sah, war mir klar, du liebtest meine Nähe, auf den ich sofort in dich verliebt. Es war so, dass ich dich in die Augen vertieft war. Das warst du, auf dem ich stand. Und da war eine große Enttäuschung, die du nicht bewältigen kannst. Sieh rauf zu mir, du siehst Tränen der Unvergänglichkeit. Das nie vergeht, denn ich liebe dich immer noch, aber du wirst niemals wissen, wie's mir zumute ist. Und nicht wissen wirst, dass ich dich weiter lieben werde, es nie entdeckst, wie ich bin. Auf einmal, als ich dich zum ersten Mal sah, war mir klar, du liebtest meine Nähe, auf den ich sofort in dich verliebt. Es war so, dass ich dich in die Augen vertieft war. Da warst du, auf dem ich stand. Auf dem ich stand. Dahin. Ich bin hart im Nehmen, aber das ist Fassade.